Anlässlich des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Sungun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il und des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas fanden am 13. August in der Schweiz Festmeeting, Foto- und Bücherausstellung und Filmvorführung statt. Am Veranstaltungsort waren die Fotos von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen Klassenwerke und die Bücher und Fotos über den Kampf der Armee und des Volkes der DVRK für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates zu sehen. Bei Filmvorführung wurde der DVRK-Film »Mein stets siegreiches Heimatland« mit einmütiger Geschlossenheit gezeigt. An der Veranstaltung beteiligten sich die Persönlichkeiten des Schweizerischen Vorbereitungskomitees für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baek Doosan 2017, des Schweizerischen Korea-Komitees und der Schweizerischen Soziologie-Studentengruppe sowie die Massen. Und aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas gab es am 15. August in Peking, China, die Eröffnungsfeier der Kulturausstellung der DVRK und im Bundesstaat Enugu, Nigeria, eine Filmvorführung.